Kundgabe 6140. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.12.1954. Lebendiges Wasser. Weg zum Quell. Wo immer ich mein Wort hinleiten kann, dort wird es auch ertönen. Zwar bediene ich mich dazu derer, die mein Wort direkt empfangen können, doch ihnen führe ich die Menschen zu, die das Verlangen haben, geistige Speise entgegenzunehmen, und die ich darum auch mit Speise und Trank bedenke, auf dass sie ausreifen können an ihren Seelen. Denn ich weiß es, wer sich von meinem Wort berühren lässet. Ich weiß es, wer aufnahmefähig ist. Ich weiß auch, wo meine Saat auf guten Boden fällt und wo eine gute Ernte zu erzielen ist. Doch es sind immer nur wenige, die sich beeindrucken lassen, die sich von mir selbst angesprochen fühlen, so ihnen mein Wort dargeboten wird. Ich aber will auch diese wenigen Seelen für mich gewinnen. Ich will, dass sie sich mir ganz und gar ergeben, und darum spreche ich sie an. Ihr alle, die ihr mich anhöret, ihr werdet einen großen Nutzen ziehen aus meinem Wort, und eure Seele wird es beglückt empfinden, dass ihr etwas Köstliches geboten wird, dass sie Kraft empfängt. Denn mein Wort ist mit meiner Kraft gesegnet. Überall zwar könnet ihr es entgegennehmen, und immer wird es euch Segen eintragen, so ihr begehret von Herzen, von mir angesprochen zu werden. Doch noch weit stärker wird euch mein Wort berühren, so ihr mich selbst zu euch reden lasset, durch eines Menschen Mund, den ich selbst mir erwählt habe, um durch ihn zu euch allen reden zu können. Ihr sollt lebendiges Wasser trinken, ihr sollt schöpfen aus dem Quell, den ich für euch erschlossen habe und dem das Lebenswasser rein und unverfälscht entströmt, das darum auch überaus belebend wirken wird auf euch. Gehet den Weg zu meinem Quell, das heißt, wollet, dass ihr gelabt und gekräftigt werdet an eurer Seele. Und achtet nun auch jener, die euch den Weg weisen zu dem unerschöpflichen Born meiner Liebe. Wollet ernsthaft von mir gespeist und getränkt zu werden. Und ich werde euch meine Diener entgegensenden, die euch in meinem Auftrag bringen, was eure Seele dringend benötigt. Das Brot des Himmels, ohne welches ihr nicht zur ewigen Seligkeit gelangen könnet. Verschmähet nicht solche Gaben, die eurer Seele zum Heil gereichen. Gebet auch ihr reichlich Nahrung und lasset sie nicht darben eures Körpers wegen, den ihr überreich bedenket mit irdischer Speise. Denn der Körper ist euch nur darum gegeben, dass ihr der Seele die geistige Reife verschaffet während des Erdenlebens. Und darum bedenket sie reichlich, denn ihr werdet reichlich empfangen, so wie ihr nur begehret das Brot des Himmels. Ich werde es euch immer darreichen, weil ich ein guter Hausvater und auch ein guter Arzt bin und genau weiß, was ihr benötigt, um selig zu werden. Amen.